Kapitel 5 Die Blätterwiege unserer Vorfahren. Wenn Naturschutzorganisationen heute auf die Gefährdung der tropischen Wälder hinweisen, betonen sie oftmals ganz besonders, welche Gefahren für Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans von der Waldvernichtung ausgehen. Dahinter steht die Hoffnung, die Menschen würden aufmerksam werden und Notiz von der Notlage unserer engsten lebenden Verwandten wie auch ihren grünen Lebensräumen nehmen. Mit ihrem komplexen Sozialverhalten und der Fähigkeit, Werkzeuge zu benutzen, Gefühle zu zeigen, sich um ihre Toten zu kümmern und sich sogar mit Zeichensprache zu verständigen, lösen diese großen Menschenaffen schnell unser Mitgefühl aus. Ob wir sie nun in Gefangenschaft spielen sehen oder uns von Dokumentarfilmen fesseln lassen, die ihre feudalen Dynastien beobachten, immer können wir schnell eine Beziehung zu diesen Tieren herstellen, mit denen wir, im Fall der Schimpansen, 99% unserer DNA gemeinsam haben. Unter anderem durch den Film »Planet der Affen« und seine Folgeprodukte haben wir uns daran gewöhnt, in ihnen unsere möglichen Nachfolger auf der Erde zu sehen, falls wir einmal einen Fehler begehen. Dennoch herrscht offenbar allgemein das Gefühl, dass diese Menschenaffen letztlich nicht das repräsentieren, was wir sind, sondern was wir waren. Dass sie so aussehen und sich so verhalten, wie wir in früheren Zeiten. Und dass sie irgendwie als lebende Beispiele für ein vergangenes Zeitalter in der Entwicklung eingefroren sind. Das Gleiche gilt höchstwahrscheinlich auch für ihre Heimat in den tropischen Wäldern. Diese sind uns vollkommen fremd, eine Umwelt, die wir auf unserem Evolutionsweg hinter uns gelassen hatten, sobald wir dazu in der Lage waren. Nach allgemein anerkannter Ansicht erschienen irgendwann vor 13 bis 7 Millionen Jahren zum ersten Mal Menschenaffen eines neuen Typs in Afrika auf der Bildfläche. Die Homininen. Diese neuen menschenähnlichen Affen waren unsere Ur-Ur-Urahnen. Und seit Charles Darwin über unsere Abstammung schrieb, bringen wir ihre Evolution mit ihrer Abwanderung aus den tropischen Wäldern in Verbindung, wo sie die anderen Menschenaffenarten zurückließen. Diesem Narrativ zufolge schritten unsere Vorfahren durch die Graslandschaften und spezialisierten sich auf den aufrechten Gang. Damit bewegten sie sich effizienter über weite Distanzen fort, sodass sie in der afrikanischen Savanne immer größere Tiere verfolgen und zur Strecke bringen konnten. Da sie nun die Hände frei hatten, konnten sie Werkzeuge herstellen und das Feuer nutzen, um Fleisch zu garen und Treibstoff für ihr wachsendes Gehirn zu gewinnen, während die Eckzähne immer kleiner wurden und irgendwann denen ähnelten, die wir heute besitzen. Begründet wurde diese sogenannte Savannenhypothese mit Messungen an fossilen Gliedmaßen von Homininen, der chemischen Zusammensetzung von Homininenzähnen und den Pflanzen und Tieren, die man zusammen mit den Homininen entdeckte. Zwischen der Zeit vor rund 7 Millionen Jahren und der Entstehung unserer eigenen Gattung Homo in der Linie der Homininen vor 3 bis 2 Millionen Jahren verlief die Entwicklung diesem Narrativ zufolge so. Unsere Vorfahren kletterten immer weniger auf Bäumen herum und verringerten die Nutzung von Waldpflanzen. Stattdessen fingen sie an, aufrecht zu gehen und grasende Tiere zu jagen. Dieser Gedanke ist in Fachkreisen so tief verwurzelt, dass man glaubt, die ersten Homininen hätten vor rund 2 Millionen Jahren nur deshalb aus Afrika auswandern können, weil das Weltklima, die Entstehung einer Art Autobahn aus Graslandschaften von Afrika bis in den Osten Eurasiens begünstigte.